Aber eigentlich wollte ich mit deiner Tochter über dich, mit dir über deine Tochter reden, El. Weil, da müssen wir was tun, El. Stell dir mal vor, was da wieder passiert ist. Also, der Bauer Brown hat 50 Kartoffeln und 6 Kinder. Wenn die Hälfte der Kartoffeln unter einem Drittel der Kinder aufgeteilt werden sollen, wie viele Kartoffeln würde jedes der verbleibenden Kinder kriegen? Ich weiß. Kurzer Rock für Mathe am Montag. Das ist deine Tochter, das ist deine Tochter. Die hat tatsächlich einen gültigen Schulabschluss. Ja. Sie muss wohl das dümmste Mädchen der Welt sein. Ich bin das dümmste Mädchen von Amerika. Das weiß ich, Dumpfbacker. Here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Radio Regenbogen. Radio. Und alle, die natürlich gehen Süden fahren, in Urlaub, wünschen wir natürlich schönen Urlaub. Der Stau bei Baden-Baden, der muss nicht unbedingt schlechtes Omen sein. People dancing in the streets. Dancing in the streets. Dancing in the streets. Wir haben 0:19. New. Oh, hier ist neu für die ganz neue Zeit, für die ganz neue Faithless. Ja. Hier ist er, die ganz neue Power Time. Hier ist er, die neue Master Boy. Mr. Feeling. Mr. Feeling, Masterboy mit neuer Sängerin. Oh ja. Yeah. Hallöchen, liebe Bundesbürger. Winke, winke. 2000. Ist doch immer wieder das Schönste. Analoge, schmeiß die Ockel an. 0 Uhr und 32 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice mit einer Meldung, die wir kennen. A5 Karlsruhe Richtung Basel. Zwischen Rastatt und Baden-Baden Baustelle mit einspuriger Verkehrsführung. 8 Kilometer Stau. Umleitungsempfehlung ab Rastatt über die U22 bis Baden-Baden. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Sperrt ganz schnell eure Motivlein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, von wem ich rede, ist Nacht schon mal, jetzt kommt unser Gewinnspiel und dass das ein bisschen mehr Schwung hat und alle, die im Stau stehen und im See sitzen, ein bisschen mehr Happy Music, okay? Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Es kommt jetzt ein Zusammenschnitt. Wir suchen 5 in der Briten. 01388000 Anrufer. Und jetzt wird gespielt. 1, 2, 3. Los geht's, Leute, es ist soweit. Ladies und Gentlemen, das Spiel geht los. Der Gewinner erhält alles. Mach doch endlich Musik. Das darf doch nicht wahr sein. Wir feiern eine Party, Musik, Knallfrische. Wollen Sie ein bisschen mitknallen? Wollen Sie ein bisschen mitknallen? Wollen Sie ein bisschen mitknallen? Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, o rompemos la radiola. Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, o rompemos la radiola. Where do you go? My love.

verdammt harten Ritt ein verdammt gutes Programm. Störe mich nicht, wir sind jetzt gerade mitten im Gewinnspiel. Komm auf. Warum moderierst du nicht eine Gameshow? Oh. Der Kandidat kommt raus und sagt, ich will $10,000. Du schaust ihn an, ich komm raus, zahle es und das Spiel ist vorbei. Und wir nennen die Show Dieser Idiot Al. Du, das wäre bestimmt ein Erfolg, aber ich bin jetzt hier im Gewinnspiel. Jetzt wird gespielt. Oh, guten Morgen, wir sind schon lange dabei. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier bald der Bandi. Nein, jetzt nicht, Al, jetzt nicht beim Gewinnspiel. Hilfe! Das ist der letzte Song-Gewinnspiel, jetzt möchte ich es aber wissen. Paris, Schuhverkäufer, wenn du jetzt nicht gleich hier rausgehst, ich habe hier ein Gewinnspiel laufen, dann muss ich mit Konsequenzen hier dich überschütten. Ne? Ach Quatsch, was oder wer soll mich wohl aufhalten? Ich. Wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. The ground disappeared from beneath, and all of the solid is air. Das ist Festless Remix, Salve Mia, Salve, Salve. Den Song habe ich natürlich wieder viel zu spät gebracht. Der hat mich tierisch gut nach German. Down Love, Vision of Life. In der nächsten Stunde haben wir natürlich auch noch Fugees und so weiter. So, nach German, jetzt haben wir gleich wieder Aktuelles. El war beim Wahrsager oder bei der Wahrsagerin. Wisst ihr, was da rausgekommen ist? Lass mal reinhören. Ja. Ich gratuliere Ihnen, Mr. Bundy. Sie werden bis ans Ende Ihres Lebens Damenschuhe verkaufen. Ich habe gar kein Mitleid. Also, bis dann, Nachschwör. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch, Leute. Also, reicht aber, mach Platz. Geh weg hier. Achtung, nein. Nachtschwärmer, hier ist nein. Al Bundy. Du gehst jetzt hier raus. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Hilfe! Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! total krass. Völlig ausgetrocknet. Und jetzt in dieser Show. Volle Energie auf den CD-Protonenlaser. Feuer frei. Opa. Sender eingestellt. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Da bleibt der Song zu Fabiola. 1.22 Uhr. Nur wer Fax kann gegrüßt werden. Weil wenn wir das mit Telefon machen würden, dann werde ich hier nur noch Grüße durchgeben können. Aber das wäre ja zu viel. Jetzt habe ich sie wieder hier. Der meistgewünschte Song heute und letzte Woche auch. Natural Born Grooves. Das ist es.